Das Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes wurde vor 15 Jahren zum 56. Jahrestag der Befreiung Koreas am Eingang der Tongil-Straße in Pyongyang fertiggestellt. Seitdem besuchten bisher rund 1,3 Millionen Menschen von mehr als 10.000 Einheiten, darunter die Angehörigen der Volksarmee, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler, Auslandskoreaner und Ausländer dieses Denkmal.